Was ist begegnet? Lieber Tasso, hat dein Eifer dich dein Argwohn so getrieben? Wie ist's geschehen? Wir alle stehen bestürzt. Und deine Sanftmut, dein gefällig Wesen, dein schneller Blick, dein richtiger Verstand, die kluge Herrschaft über Zunge und Lippe. Mein teurer Freund, fast ganz verkenne ich dich. Und wenn das alles nun verloren wäre? Wenn einen Freund, den du einst reich geglaubt, auf einmal du als Bettler fändest? Wohl hast du recht, ich bin nicht mehr ich selbst und bin's doch noch so gut, als wie ich's war. Es scheint ein Rätsel, und doch ist es keins. Der stille Mond, der dich bei Nacht erfreut, dein Auge, dein Gemüt mit seinem Schein unwiderstehlich lockt. Er schwebt am Tage ein unbedeutend blasses Wölkchen hin. Ich bin vom Glanz des Tages überschienen. Ihr kennet mich, ich kenne mich nicht mehr. Was du mir sagst, mein Freund, verstehe ich nicht, wie du es sagst. Erkläre dich mit mir. Hat die Beleidigung des schroffen Manns dich so gekränkt, dass du dich selbst und uns so ganz verkennen magst? Vertraue mir. Ich bin nicht der Beleidigte. Du siehst mich ja bestraft, weil ich beleidigt habe. Du triffst den Freund in einem Kerker an. Mich züchtiget der Fürst wie einen Schüler. Ich will nicht mit ihm rechten, kann es nicht. Du scheinest mehr als billig ist bewegt. Hältst du mich für so schwach, für so ein Kind, dass solch ein Fall mich gleich zerrütten könnte? Das, was geschehen ist, kränkt mich nicht so tief. Allein das kränkt mich, was es mir bedeutet. Lass meine Neider, meine Feinde nur gewähren. Frei und offen ist das Feld. Du hast gar manchen fälschlich in Verdacht. Ich habe selbst mich überzeugen können. Und auch Antonio feindet dich nicht an, wie du es wähnst. Der heutige Verdruss... Den lasse ich ganz beiseite. Nehme nur Antonio, wie er war und wie er bleibt. Verdrießlich vielmehr stets die steife Klugheit. Und dass er immer nur den Meister spielt. Anstatt zu forschen, ob es Hörers Geist nicht schon für sich auf guten Spuren wandle, belehrt er dich von manchem, das du besser und tiefer fühltest. Und vernimmt kein Wort, das du ihm sagst. Und wird dich stets verkennen. Früh oder spät, es konnte sich nicht halten. Wir mussten brechen. Einen Herrn erkenne ich nur, sonst will ich keinen Meister. Freiwillig sein im Denken und im Dichten. Im Handeln schränkt die Welt genug uns ein. Er spricht mit Achtung oft genug von dir. Mit Schonung, willst du sagen. Fein und klug. Und das verdrießt mich eben. Denn er weiß so glatt und so bedingt zu sprechen, dass sein Lob erst recht zum Tadel wird. Und dass nichts mehr, nichts tiefer dich verletzt, als Lob aus seinem Munde. Ein solcher Mann verzeiht dem anderen wohl Vermögen, Stand und Ehre, denn er denkt, das hast du selbst. Das hast du, wenn du willst, wenn du beharrst, wenn dich das Glück begünstigt. Doch das, was die Natur allein verleiht, was jeglicher Bemühung, jedem Streben stets unerreichbar bleibt, was weder Gold noch Schwert noch Klugheit noch Beharrlichkeit erzwingen kann, das wird er nie verzeihen. Weit eher gönnt er mir des Fürsten Gunst, die er doch gern auf sich beschränken möchte, als das Talent, das jene Himmlischen dem armen, dem verwaisten Jüngling gaben. Oh, sehst du so klar, wie ich es sehe? Du irrst dich über ihn, so ist er nicht. Und irre ich mich an ihm, so irre ich gern. Und denk in mir als meinen ärgsten Feind. Und wär untröstlich, wenn ich mir nun gelinder denken müsste. Töricht ist in allen Stücken billig sein, das heißt sein eigen Selbst zerstören. Sind denn die Menschen gegen uns so billig? Nein, oh nein. Nein, ich muss von nun an diesen Mann als Gegenstand von meinem tiefsten Hass behalten. Nichts kann mir die Lust entreißen, schlimm und schlimmer von ihm zu denken. Willst du, teurer Freund, von deinem Sinn nicht lassen? Sehe ich kaum, wie du am Hofe länger bleiben willst. Wie sehr ich längst, o schöne Freundin, hier schon überflüssig bin, das weiß ich wohl. Das bist du nicht. Das kannst du nimmer werden. Du weißt vielmehr, wie gern der Fürst mit dir, wie gern die Fürstin mit dir lebt. Sie denken alle gut und gleich von dir und jegliches vertraut dir unbedingt. O Leonore, welch Vertrauen ist das? Hat er von seinem Staate je ein Wort, ein ernstes Wort mit mir gesprochen? Kam ein eigener Fall, da hieß es immer nur Antonio kommen. Man muss Antonio schreiben, fragt Antonio. Du klagst, anstatt zu danken. So lange hegst du schon Verdruss und Sorge wie ein geliebtes Kind an deiner Brust. Ich habe es oft bedacht und mag's bedenken, wie ich es will. Auf diesem schönen Boden, wohin das Glück dich zu verpflanzen schien, gedeihst du nicht. O Tasso, rate ich dir's, spreche ich es aus, du solltest dich entfernen. Verschone nicht den Kranken, lieber Arzt. Reich ihm das Mittel, denke nicht daran, ob's bitter sei. Ob er genesen könne, das überlege wohl, o kluge, gute Freundin. Ich sehe es alles selbst, es ist vorbei. Ich kann ihm wohl verzeihen, er nicht mir. Und sein bedarf man leider meiner nicht. Und er ist klug, und leider bin ich's nicht. Du glaubst, ich soll ihn weg?